Ein deutsches Märchen. Die verzauberte Prinzessin. Es war einmal ein Soldat, der Achilles hieß. Er verabschiedete sich von seinen Kameraden und machte sich auf den Weg nach Hause. Nach tagelanger Reise blieb ihm kein Geld mehr, um Essen für sich und sein Pferd zu kaufen, und sein Haus war noch sehr weit weg. Er war sehr hungrig und müde, als er zu einer großen und schönen Burg kam. Er betrat die Burg, stellte sein Pferd in den Stall, gab ihm Essen und ging in den Palast. In einem der Räume wurde ein Tisch mit den besten Speisen und Getränken aufgetischt, die man sich nur wünschen konnte. Er aß und trank nach Herzenslust und plötzlich trat ein Bär ein. Oh, keine Angst. Ich bin nicht wirklich ein schrecklicher Bär. Nun, von dort, wo ich sitze, sieht es so aus, als wärst du einer. Entspann dich. Ich bin eine verzauberte Prinzessin, eine Jungfrau. Wenn du eines Nachts hier wieder vorbeikommst, wird mein Zauber gebrochen sein. Es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass ich eine Nacht bei einem Bären bleiben möchte. Keine Sorge, ich werde dir nichts tun. Der Bär zeigte Achilles ein Porträt einer schönen Prinzessin. Das bin ich, Prinzessin Paris. Du bist wunderschön. Danke. Und wenn die Nacht bleibst und mir hilfst, meinen Zauber zu brechen, dann werde ich dich heiraten. Das ist mein Versprechen. Ich würde dich gerne als meine Frau haben. In Ordnung, ich werde über Nacht bleiben. Danke. Ich heiße Achilles. Danke, Achilles. Wir sehen uns morgen. Achilles nickte und der Bär ging weg. Müde von seiner langen Reise ging er schlafen. Als die Sonne am nächsten Morgen aufging, kam die Prinzessin herein und sah noch schöner aus als ihr Porträt. Du hast mir geholfen, meinen Zauber zu brechen, Achilles. Danke. Und wie versprochen möchte ich, dass du dich für die Hochzeit fertig machst. Die Hochzeit wurde gefeiert und sie lebten glücklich zusammen. Tage vergingen und Achilles dachte bald an sein altes Zuhause und wollte es besuchen. Bleib doch. Bist du hier nicht glücklich? Meine Liebe, ich muss meine alten Eltern sehen. Aber keine Sorge, ich komme zurück. Nun, in Ordnung. Wenn du gehen musst, dann nimm bitte diesen Beutel mit Samen. Wohin du auch gehst, wird diese Samen auf beide Seiten der Straße. Wo immer sie fallen, werden Bäume wachsen. Und aus diesen Bäumen werden seltene Früchte wachsen und schöne Vögel singen. Alles an dir ist so magisch. Ich bin so dankbar, dass ich dich geheiratet habe. Und ich, weil ich dich gefunden habe. Achilles küsste ihre Hand und ging dann weg. In den nächsten Tagen, wo auch immer Achilles lang lief, warf er die magischen Samen und hinter ihm stiegen Bäume auf, als ob sie aus der Erde krochen. Eines Tages, mitten auf einem offenen Feld, sah er eine Gruppe von Männern im Gras sitzen und Karten spielen. Bei ihnen hing ein Topf und obwohl es kein Feuer darunter gab, kochte die Suppe darin. Hallo, ihr guten Jungs. Ihr habt eine wunderbare Sache. Einen Kochtopf, der ohne Feuer kocht. Das ist fantastisch. Auch ich habe etwas Wunderbares. Er nahm einen Samen heraus und warf ihn auf den Boden. Sofort wuchs ein Baum mit seltenen Früchten an den Ästen und wunderbare Vögel sangen um ihn herum. Woher hat er diese magischen Samen? Nur die verzauberte Prinzessin kann ihm diese Samen gegeben haben. Ich glaube, er ist der Typ, der ihr geholfen hat, den Zauber zu brechen, den wir ihr angetan haben. Dafür wird er bezahlen. Ja, lassen wir ihn ein halbes Jahr lang schlafen. Achilles wusste nicht, dass diese Männer die Magier waren, die die Prinzessin Paris verzaubert hatten. Sie verzauberten ihn und Achilles fiel sofort von seinem Pferd und schlief fest ein. Bald darauf wurde Prinzessin Paris von ihren Soldaten informiert, dass alle Baumkronen trocken und tot waren. Oh, das ist nicht gut. Etwas ist mit meinem Mann passiert. Sie beschloss, nach ihm zu suchen. Sie ging denselben Weg entlang, den Achilles gegangen war, und als sie den Ort des offenen Feldes erreichte, sah sie einen wunderschönen Baum und darunter ihren Mann. Sie schüttelte ihn, rief ihn und kneifte ihn sogar, aber er bewegte sich nicht. Prinzessin Paris wurde sehr wütend und in ihrem Zorn verfluchte sie ihn. Du Schlafmütze! Ich wünschte, ein Sturm würde dich aufrichten und wegtragen, weit weg in unbekannte Länder. Kaum hatte sie diese Worte gesprochen, wehte der wütende Wind und pfiff und erhob den Soldaten und trug ihn vor den Augen der Prinzessin davon. Der Prinzessin taten ihre Worte sofort leid, aber es war zu spät. Oh nein, was habe ich getan? In der Zwischenzeit wurde Achilles vom Wind fortgetragen und auf eine Insel gebracht. Als er die Augen öffnete, war ein halbes Jahr vergangen. Er wachte auf, sprang direkt auf die Füße und sah sich um. Wie bin ich hierher gekommen? Wer brachte mich hierher? Als er am Sandstrand der Insel entlang ging, sah er drei Männer kämpfen. Es waren die Söhne eines bösartigen Magiers. Was ist los? Aus welchem Grund kämpft ihr, jungen Männer? Herr, unser Vater ist gestorben und hat uns drei wunderbare Dinge hinterlassen. Einen fliegenden Teppich, 7 Meilenstiefel und eine Tarnkappe. Aber wir können nicht entscheiden, wer denn jetzt was bekommen soll. Oh, ihr dummen Magier. Hört auf zu kämpfen. Wenn ihr wollt, werde ich die Dinge unter euch aufteilen, damit alle zufrieden sind. Die Magiere waren sich einig. Hey, seht ihr den Kokospalmenbaum? Den mit den Blättern, der den Boden berührt? Ja. Ja. Ja. Leg die drei Wunder auf den Boden hier. Lauf zu den Kokospalmen. Wer mich zuerst erreicht, wird unter den drei Wundern wählen. Der zweite wird zwischen den beiden verbliebenen Wundern wählen. Und der dritte, nun, er wird das nehmen, was übrig bleibt. Im Handumdrehen machten sich die drei Magier auf den Weg zu den Kokospalmen. Achilles lächelte, nahm die 7 Meilenstiefel, die Tarnkappe, setzte sich auf den fliegenden Teppich und flog zurück zu seinem Königreich. Nach einiger Zeit kam er zu einer Hütte und trat ein. Dort saß eine alte Frau. Guten Morgen, Großmutter. Ich bin sehr hungrig. Könntest du mir bitte etwas zu essen geben? Sicher, Sohn. Bitte setz dich. Achilles setzte sich hin und die Frau bewegte ihre Hände in der Luft. Bald erschien ein großer Tisch mit dem leckersten Essen aus dem Nichts. Wow, du bist eine Fee? Ich bin eine Menge Dinge. Jetzt halt die Klappe und iss dein Essen. Achilles aß nach Herzenslust. Und als er fertig war, verschwand der Tisch auf magische Weise. Vielen Dank für das Essen. Wenn du mir jetzt bei etwas anderem helfen könntest, wäre ich dir für immer dankbar. Achilles erzählte der alten Fee alles. Und so bin ich hier und suche meine liebe Frau Paris. Bitte sag mir, wie ich sie finden kann. Ich verstehe eure jungen Seelen nie. Bereit, alles zu tun, was es für die Liebe braucht. Bitte, ich liebe sie. Nicht mein Problem. Bitte, bitte, bitte. In Ordnung, in Ordnung. Ich werde den Wind rufen und ihn fragen. Er bläst auf der ganzen Welt, also muss er wissen, wo sie wohnt. Sie ging auf die Veranda hinaus und rief mit lauter Stimme: Oh, Wind, komm sofort zu mir. Plötzlich blies von allen Seiten ein heftiger Wind und wehte so heftig, dass die Hütte zu zittern begann. Beruhige dich, du wütender Wind. Sag mir, ob du die schöne Prinzessin Paris irgendwo gesehen hast. Ja, Großmutter, die schöne Prinzessin Paris lebt in einem neuen Königreich. Ihr Mann verschwand, als sie ihn in einem Wutanfall verfluchte, ohne zu wissen, dass er von den bösen Magiern verzaubert wurde. Sie bedauert ihre Tat und sehnt sich immer noch nach ihm. Doch jetzt kommen jeden Tag verschiedene Könige und Prinzen zu ihr, um ihre Hand anzuhalten. Und wie weit ist es bis zu diesem Königreich? Es wird 30 Jahre dauern, um dorthin zu gehen. 10 Jahre, um auf Flügeln zu fliegen. Aber wenn ich blasen sollte, kann ich ihn in 3 Stunden hinübertragen. Angeberei. Sorry, wie bitte? Bitte, o mächtiger Wind, ich bitte dich, mich zu meiner Prinzessin zu tragen. Erstens, beruhige dich. Und zweitens, werde ich es tun, wenn du mir erlaubst, 3 Tage und 3 Nächte in deinem Königreich zu wohnen. Das ist mir egal. Du kannst 3 Wochen bleiben, wenn du willst. In Ordnung. Dann macht euch bereit für die Reise und habt keine Angst. Ich werde euch nicht verletzen. Angeber. Sorry, wie bitte? Nichts. Ich habe nicht gesagt, gar nichts. Plötzlich pfiff und blies der starke Wind. Achilles wurde in die Luft gehoben und über Berge und Meere getragen. Direkt unter den Wolken. In nur 3 Stunden war er im neuen Königreich seiner Frau. Wiedersehen, junger Mann. Ich bemitleide dich und will nicht in deinem Königreich bleiben. Warum ist das so? Denn wenn ich anfange zu blasen, wird in den Städten kein einziges Haus mehr übrig bleiben. Kein einziger Baum in den Gärten. Ich werde alles zerstören. Ich bin der mächtige Wind. So ein Angeber. Entschuldigung, wie bitte? Auf Wiedersehen, du starker, mächtiger Wind. Danke für deine Hilfe. Achilles setzte seine Tarnkappe auf und ging in den Palast. Er betrat den großen Raum und um den Tisch herum saßen all die vielen Könige und Prinzen, die gekommen waren, um Prinzessin Paris zu umwerben. Als einer von ihnen ihr ein Diamantglas als Geschenk anbot, schlug Achilles auf das Glas und zerbrach es. Und alle Gäste waren überrascht. Gerade dann fiel der Beutel mit den Samen, den sie ihm gegeben hatte, aus seiner Tasche. Prinzessin Paris erkannte ihn sofort. Er ist hier. Euphorisch gab sie ihren Gästen ein Rätsel zu lösen. Meine Herren, ein Rätsel. Ich hatte einen wunderbaren handgefertigten Sarg mit einem goldenen Schlüssel. Ich verlor den Schlüssel und hätte nie erwartet, ihn zu finden. Doch plötzlich hat der Schlüssel sich selbst gefunden. Denn wer das Rätsel errät, der wird mein Mann sein. Alle Könige und Prinzen versuchten, die Antwort zu erraten, aber vergebens. Meine Liebe, wenn du hier bist, komm raus und zeige dich. Achilles nahm die Tarnkappe ab, nahm die Hände der Prinzessin und küsste sie. Hier ist der Schlüssel zu meinem Rätsel. Der Sarg bin ich selbst. Und der goldene Schlüssel ist mein treuer Mann. Wer hat das gedacht? Alle Könige und Prinzen runzelten niedergeschlagen die Stirn. Prinzessin Paris und Achilles umarmten sich gegenseitig. Tut mir so leid, mein Liebe. Mein Zorn hat mich überwältigt und... Beruhige dich. Der Wind hat mir alles gesagt. Ich bin so froh, dass ich den Weg zurück zu dir gefunden habe. Danke, meine Liebe. Ich verspreche, nie wieder die Beherrschung zu verlieren. Solange du mich nicht auf eine entfernte Insel schickst, Liebste. Die beiden freuten sich, dass sie wieder zusammen waren. Prinzessin Paris schickte ihre Wachen, um Achilles Eltern ins Schloss zu bringen, damit sie bei ihm waren. Achilles war sehr glücklich und liebte die Prinzessin umso mehr. Prinzessin Paris verlor nie wieder die Beherrschung. Und Achilles lernte von seiner Frau ein paar Zaubertricks, die er gerne nutzte, wann immer er konnte.